Pfingsturlaub 2017. Eine Audioansichtskarte, die Audioansichtskarte Nummer 14. Hallo Jörn, grüß dich. Zuerst das Bild. Ich stehe hier ganz skurril, speziell für dich. Es ist kein malerisches Bild diesmal, kann also nicht mit Strand und so weiter dienen, sondern ich stehe in einem Zwischenraum zwischen einer endlos langen Reihe von Mobile Homes hier auf dem Campingplatz. Und das sind jeweils die Rückseiten. Man sieht überall angeschlossene Klimaanlagen und orangefarbene 11 Kilogramm Gasflaschen und das ohne Ende bis ganz hinten hin. Steht alles hier offen rum und die Gasflaschen sind mit Duomatics angeschlossen. Das heißt, wenn die eine Flasche leer ist, dann schaltet es automatisch auf die andere Flasche um. Und dann kommen wir auch schon zum Audio-Souvenir. Denn beim Thema Gas, da hattest du zuletzt ja in deinem Podcast darüber berichtet, es gab Probleme mit dem Gasbrenner. Bin mal gespannt, wie das jetzt ausgegangen ist. Und da kann ich nur die Empfehlung geben an alle Camper, auch gerade wenn man die Gasverbraucher nicht so oft braucht, speziell wenn man nur im Sommer unterwegs ist, dann doch eher wenig heizt, wenn überhaupt. Dann werden auch die Gaskochstellen in den Wohnwägen oft eher selten benutzt. Du hast auch gesagt, du tust lieber zweimal am Tag draußen grillen. Geht mir auch so. Der Kühlschrank wird dann eher mit Strom betrieben, weil die Pauschalen kosten eh nicht mehr und so weiter. Denn den Kühlschrank mit Gas betreiben, das sollte bekannt sein, ist deutlich billiger als mit Strom. Aber wenn es dann eben eine Pauschale ist, dann ist es auch egal. Ja, und das macht Probleme. Die Gasverbraucher im Wohnwagen werden einfach zu selten benutzt. Daher der Tipp mal an alle, an dich und auch alle deine Hörer, die das interessiert. Schaut einfach zu, dass ihr alle drei Gasverbraucher mehrmals im Jahr mal für ein paar Minuten anschaltet. Speziell auch der Kühlschrank. Diejenigen, die den Kühlschrank nie mit Gas betreiben, kriegen dann Probleme, wenn die Gasprüfung kommt und das Ding geht überhaupt nicht an, weil irgendwelche Ventile verschmutzt sind oder weil sie sich nicht mehr bewegen. Also unbedingt schauen, dass man den Kühlschrank ankriegt und dann mal eine Zeit lang laufen lassen. Die Kochstelle, auch wenn sie nie benutzt wird, einfach mal anzünden, ein paar Minuten brennen lassen, dann wieder ausschalten. Schauen, dass auch das Gasventil wieder zugeht von selber. Das macht so ein leises Klack. Ja, und das Zeug muss einfach in Bewegung bleiben. Ja, und die Heizung sowieso, damit sich da keine Spinnen oder Ähnliches einnisten können. Und auch, dass hier alles funktioniert und in Bewegung bleibt. Ruhig im Sommer mal dran denken. Ein paar Minuten die Heizung anmachen. Der ganze Anlage dient das und ihr habt weniger Stress, wenn ihr es dann doch mal braucht. Spätestens, wenn der Gasprüfer kommt. Ich wünsche dir liebe Grüße. Ich schicke dir, mein Gott, was red ich für einen Quatsch. Aber so ist halt im Podcast. Geschnitten wird hier nicht im Urlaub. Also nochmal, ich schicke dir liebe Grüße aus Spanien an dich und deine liebe Frau. Und viel Spaß weiterhin beim Campen mit dem Wohnwagen. Ciao, der Christian.